S2 Spielzeit. Die Jugend der 80er Jahre steht im Mittelpunkt unserer Spielzeit heute. Sein oder Design, fragt der ratlose Autor. Wir schreiben das Jahr 1984. George Orwells schreckliche Vision vom totalitären Staat hat nicht stattgefunden. Die Wirklichkeit ist viel schrecklicher, sagen die gescheiterten Revolutionäre der 60er. Denn ihr Hoffnungsträger, die Jugend, nimmt nichts mehr ernst. Die Kids von 1984 glauben statt an Che Guevara an Frankie Goes to Hollywood und haben sich auf dem Weg in den Pleasure Dome, den Palast des Vergnügens, gemacht. Im Pleasure Dome der 80er ist alles Design und nichts verboten. Auch die Revolution nicht. Sie ist chic. Frankie-T-Shirts fordern radikal, die Arbeitslosen zu bewaffnen. Plattencover sind mit Lenin-Zitaten verziert. In Videos wachsen Atompilze im Rhythmus der Tanzmusik. Kein Tabu, keine Ideologie ist heilig genug, um nicht als Dekostoff verwendet zu werden. Bevor sich die Jugend aber auf den Weg in den Pleasure Dome macht, wird Europa Anfang der 80er Jahre von einer Welle jugendlichen Aufruhrs erfasst, wie es sie seit 1968 nicht mehr gegeben hat. Anfang der 80er Jahre sind Wohnungen in Deutschland steten Mangelware. In West-Berlin stehen 800 Häuser leer, während 80.000 Leute eine Wohnung suchen. Für das Missverhältnis hatten Spekulanten gesorgt, die Häuser kaputt sanierten, um sie abreißen oder zu Eigentumswohnungen für Reiche modernisieren zu können. Der Berliner Senat ließ die skrupellosen Profiteure gewähren. Die neue Jugendbewegung machte sich ohne politisches Tamtam auf, diese Verhältnisse zum Tanzen zu bringen, wie Susanne erzählt. Wir sind einfach in das Haus rein und haben Transparente rausgehängt. Und ich wusste eigentlich noch nicht genau, was das bedeutet. Ich habe mir auch keine Gedanken, es war keine politische Überlegung, oder? Und ich fand den Sprung von der WG, ich habe vorher kurz in der WG gewohnt, bin da untergeschlüpft, bis in ein Haus zu wohnen. Mit vielen Leuten war das für mich eigentlich nur eine größere WG, ganz einfach. Als Susanne 1981 ins leerstehende Haus einzieht, ist Instandbesetzung bereits jedermann Begriff. In der ersten Jahreshälfte finden in Berlin nahezu jede Woche mehrere Besetzungen statt. Insgesamt sind in Westdeutschland 500 leerstehende Häuser von meist jugendlichen Menschen in Beschlag genommen. Zu der Zeit waren im Grunde auch alle Leute davon angesteckt und oder waren Sympathisanten und fanden das toll. Oder die waren irgendwie, haben das bewundert. Ey, du machst das, ist ja irgendwie total irre und so. Und jeder hat das irgendwie unterstützt und fand es auch geil. Und jeder ist zu einer Demo gegangen oder kannte Leute in besetzten Häusern. Unterstützt die Instandbesetzung! Unterstützt die Instandbesetzung! Der Marienplatz war blau, so viel Bullen waren da. Und Mensch, Meier musste heulen, das war wohl das Tränengas. Und er fragte irgendeinen, sag mal, ist hier heute ein Fest? Sowas ähnliches, sagte einer, das Bethanien wird besetzt. Wird auch Zeit, sagte Menschmeier, stand ja lange genug leer. Ach, wie schön wäre doch das Leben, gibt es keine Pollis mehr. Doch der Einsatzleiter brüllte, räumt den Marianne. Anfangs hatten die Hausbesetzer die Sympathie der Massen auf ihrer Seite. In Umfragen äußerten fast die Hälfte aller deutschen Heranwachsenden ihre Solidarität mit der Bewegung. Anders als die 68er hatten die Hausbesetzer Ziele, die für jedermann leicht nachvollziehbar waren. Der Spruch, Wohnungen sind zum Wohnen da, nicht zum Spekulieren, war weniger abstrakt als der theorielastige Protest der Studenten. Von den wiederentdeckten Tonsteine-Scherben abgesehen, hatten die Instandbesetzer nicht viel am Hut mit den 68ern. Der Senator war stinksauer, die CDU war schwer empört, dass die Typen sich jetzt nehmen, was ihnen sowieso gehört. Aber um der Welt zu zeigen, wie großzügig sie sind, sagten sie, wir räumen später, lassen sie erst mal drin. Und 4 Monate später stand in Springers heißem Blatt, dass Georg von Rauchhaus hat eine Bombenwerkstatt. Und die deutlichen Beweise sind 10 leere Flaschen Wein. Und 10 leere Flaschen könnten schnell 10 Mollys sein. Doch die Leute im Rauchhaus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeißt doch endlich Im Sommer 1981 nimmt die Konfrontation zwischen Hausbesetzern und Polizei an Härte zu. Anders als der Berliner SPD-Senat, der Besetzungen als Folge der verfehlten Wohnungspolitik begriff und nur räumte, wenn es städtebaulich Sinn machte, beginnt der neu gewählte CDU-Senat eine hinterlistige Doppelstrategie. Während jedes neu besetzte Haus sogleich gestürmt wird, schließt man für über 70 Häuser Mietverträge ab. Bald aber zeigt sich, dass Innensenator Lummer auch viele Häuser mit Brachialgewalt räumen lässt, die kurz vor Abschluss eines Vertrages stehen. Am 22. September 1981 kommt es nach der Räumung von 8 besetzten Häusern, wie schon oft zuvor, zu Straßenschlachten. Während Lummer noch eines der geräumten Häuser begutachtet, treibt die Polizei die Demonstranten auf die stark befahrene Potsdamer Straße. Für einen der Jugendlichen wird dies zum Verhängnis, wie ein Augenzeuge wenige Stunden später der Presse berichtet. Da sah ich, wie der Bus losfuhr und hörte dann, wie die Leute schrien, da ist jemand unterm Bus. Und der Busfahrer ist weitergefahren und hielt erst ungefähr so 40, 50 Meter weiter. Wie der 18-jährige Klaus-Jürgen Rattay unter den Bus geriet und zu Tode geschleift wurde, war umstritten. Demonstranten sagten, Rattay sei von der Polizei auf die Fahrbahn getrieben worden. Die Polizei berichtete, Rattay hätte die Scheibe des Busses einschlagen wollen, sei deshalb auf die Stoßstange geklettert und wäre dann runtergefallen. Welche der beiden Aussagen auch richtig war. Ratays Tod führte jedenfalls zu erbitterten Straßenkämpfen in Berlin und anderen Großstädten. Wieder fliegen Steine, Schwänger Tränengas die Luft, fahren Wasserwerfer auf. Der Krieg in den Städten hat seinen Höhepunkt erreicht. Viele Besetzer sind nicht bereit, den militanten Autonomen auf Demos am schwarzen Dress und den vermummten Gesichtern erkennbar auf ihrem Gewalttrip zu folgen. Endlose Diskussionen sind die Folge. Gleichzeitig bewirkt die Hetze der Boulevardpresse, dass Hausbesetzer jetzt pauschal als kriminelle Chaoten verdammt werden. Das Besetzerleben wird zum Dauerstress, wie Susanne erzählt. Wir hatten mindestens 3-mal Räumungsdrohungen. Wir waren hinterher ziemlich ermattet. Wir hatten alle unser Zeug. Also wir hatten ja ziemlich wenig Zeug, aber das hatten wir schon irgendwie untergestellt, weil es ist ja so üblich oder war so üblich, dass die Bullen die Möbel aus dem Fenster werfen und die Anlagen und alles. Also wir haben im Grunde monatelang auf die Räumung gewartet und das war so, jede Nacht hätten sie kommen können. Und die kamen bevorzugt früh morgens auch zur Durchsuchung. 1982 wird es zunehmend stiller um die Hausbesetzer. Die ständige Konfrontation mit der Polizei und der Zwist untereinander ließ nicht mehr viel übrig von der anfänglichen Power. Als am 10. Oktober 1981 in Bonn 300.000 Menschen für Frieden singen und demonstrieren, zeichnet sich bereits ab, dass das Thema Hausbesetzung von einem anderen Gegenstand des Protests aus Schlagzeilen und Köpfen verdrängt werden wird. Es ist die bis dahin größte Demonstration in der Geschichte der Bundesrepublik. In weit größerem Maße als die Hausbesetzer erfasst die Friedensbewegung Menschen aller Schichten und Altersgruppen. 1981 glaubt, laut Umfragen, jeder dritte Jugendliche, dass der Atomkrieg unmittelbar bevorsteht. Obwohl die Arbeitslosigkeit größer als je zuvor ist, belegen Kriegsangst und Umweltzerstörung die Plätze 1 und 2 in den von Jugendforschern erfragten Problemcharts. 1979 hatte die Bundesregierung die Genehmigung zur Stationierung amerikanischer Pershing-2-Raketen und Cruise-Missiles auf deutschem Boden erteilt. Zunächst schenkt kaum jemand dem Vorgang sonderliche Beachtung. Stehen doch schon haufenweise Vernichtungswaffen im Land herum. Dann aber treten Prominente wie Martin Niemöller, Petra Kelly und der Ex-General Bastian mit dem Krefelder Appell an die Öffentlichkeit. Sie fordern die Bundesregierung auf, das Ja zur Aufrüstung zurückzunehmen. 1980 sammelt die Krefelder Initiative fleißig Unterschriften. Ein Jahr später haben sich bereits 2 Millionen dem Appell angeschlossen. 1983 sind es 5 Millionen. Die sogenannte Nachrüstung, meinen jetzt viele Menschen, macht den Frieden nicht sicherer, sondern den Krieg wahrscheinlicher. Die Nachrüstungsfans versuchten hastig, die Friedensbewegung zu diskreditieren. Thomas, einer der Unterzeichner des Appells, erinnert sich: Diese Aktion ist ja oft sehr massiv vorgeworfen worden, von Moskau gesteuert worden zu sein. Also die Tatsache, dass, sagen wir mal, der DKP oder den Russen oder auch der DDR diese Bewegung sehr recht gewesen ist und dass sie die auch versucht haben zu unterstützen, das mag mit Sicherheit sein, ist ja auch logisch, passt ja auch in die politische Situation von damals. Aber trotzdem lassen sich nicht Millionen von Leuten, die diesen Appell unterschrieben haben, fernsteuern. Das ist einfach absurd. Ist es nicht? Konterten die Anhänger der Nachrüstung und spotteten, die Menschen wären zu naiv, um die roten Drahtzieher zu bemerken. Erst als Kelly und Bastian mit spektakulären Aktionen in Moskau und Ostberlin auch die Gegenseite zur einseitigen Abrüstung auffordern, verebbt die Rede von den ferngelenkten Friedensfreunden. Durch die unermüdliche Aufklärungsarbeit der Friedensbewegung war bald jedem Bürger klar, wo der Austragungsort eines nuklearen Fights der Supermächte sein würde. Vor dem alten Kölner Dom steigt ein Atomfisch in die Luft. Alles ballte sich auf einmal hier, die ganzen Kurz- und Mittelstreckenraketen. Alles wurde in Westeuropa aufgestellt, speziell in der Bundesrepublik. Und es bahnte sich an, in dem Moment, wo es zum Konflikt kommt, dass das einfach hier abgeht. Ne? Und der Himmel ist erfüllt von Neutronenwaffelduft. Wenn in Paris der Eiffelturm zum letzten Gruß sich westwärts neigt und in der Nähe von Big Ben sich zartes Alpenglühen zeigt, dann ist alles längst zu spät. Dann ist, wenn schon nichts mehr geht, besuchen Sie Europa, solange es noch steht. Das Gefühl, in einer von Computern und Technokraten gesteuerten Todesfalle zu sitzen, steigert die Bereitschaft zum Demonstrieren in ungeahntem Maße. Kurz nach der ersten Friedensdemo kommen 350.000 nach Bonn, um gegen Cruise-Missiles und Pershing-2-Raketen zu protestieren. Im darauffolgenden Jahr zieht sich eine 1,3 Millionen starke Menschenkette von Rüstungsgegnern quer durch die Republik. Der in den 70er Jahren angestaute Unmut über die etablierten Parteien, von denen weder Abrüstung noch Umweltschutz zu erwarten waren, wurde nicht nur in Demonstrationen und Sitzblockaden abgelassen. 1980 war die Bundespartei der Grünen gegründet worden. Sie gilt schnell als Partei, die besonders den Jugendlichen eine parlamentarische Stimme verleiht. 1983 ziehen die Grünen mit über 2 Millionen Wählerstimmen in den Bundestag ein. Als der grüne Abgeordnete Burgmann das Wort ergreift, haben die Kollegen von den alten Parteien nur Gelächter übrig. Mit diesem 29. März 1983 wird eine neue Seite in der parlamentarischen Geschichte der Bundesrepublik aufgeschlagen. Freut euch darüber, ja? Wir auch. Trotzdem, viele Kämpfer für eine atomwaffenfreie Welt waren enttäuscht. All die Demos und Sitzblockaden hatten scheinbar nichts gebracht. Atomkraftwerke gingen ans Netz und versprachen eine strahlende Zukunft. Pershing-Raketen standen bald überall im Land herum. Die Latzhosenträger schienen nicht nur vom Aussterben bedroht, sie fielen zudem auch nicht mehr als besonders alternativ auf. Mitte der 80er ist die Jugendszene eine Mischung aus Dutzenden von Stilen, die sich gegenseitig die Show stehlen. Fehlte den Altlinken schon bei den Müslis die politische Theorie? So sind sie angesichts der sich schnell wandelnden Subkulturen der Gruftis, Waver, Skinheads, Funsters, Punk und Hip-Hopper vollends angewidert. Dem Szenevolk der 80er fehlte jegliche Verbindlichkeit ihres Stils. wie Heinz-Hermann Krüger, Professor für Pädagogik, feststellt. Also in den Interviews gibt es schon mal Beispiele, dass ein Jugendlicher im Laufe von 6 Jahren dreimal sozusagen die Stilorientierung und die Gruppe gewechselt hat, also von der Okkultgruppe dann zum Punks gegangen ist und dann nachher, was weiß ich, bei den Skinheads gelandet ist. Also da ist heute sicher eine Diffusität zu beobachten. Dieses Verhalten liegt nahe, eher von Mode als von Subkultur zu sprechen. Fehlende Verbindlichkeit und Vermischung der Stile, meint Krügers Kollege Thomas Ziehe, geben dennoch keinen Anlass zur Traurigkeit. Es ist auch schwerer geworden, in sich geschlossene Stile heute zu entwickeln, weil alles, was man aufgreift, in kürzester Zeit aufgenommen, überholt, schon wieder zitiert sein wird. Da breche ich nicht in großes Weinen aus, sondern es zeigt eigentlich mehr, dass dies, was bisher in Subkulturen eingekapselt war, in immer höherem Maß in der Alterskultur selber stattfindet. Aber nicht, weil der böse Kapitalismus das alles vermarktet, sondern weil die Kultur sich so weit liberalisiert, dass jetzt auch ein Postbeamter mit dem E-Sticker rumrennen kann. Ja, das ist doch nicht schlecht. Den gönne ich ihm doch. Das wäre ja Blödsinn zu sagen, das darf der nicht, damit die Subkulturen sich immer noch gemütlich fühlen können. Anfang der 80er Jahre schien zunächst einmal alles bei der alten Provomasche der Punks zu bleiben. Die deutsch-amerikanische Freundschaft nannte Tabuwörter wie Hitler und Mussolini in einem Atemzug mit Jesus Christus. Wie vorgesehen waren Eltern und Politiker schockiert. Als Faschisten verdächtigt, erklärten DAF lediglich, die Begriffe als sinnentleert entlarven zu wollen. Hinter diesem Konzept stand der Gedanke, dass die alten Ideologien und Religionen bedeutungslos und austauschbar geworden waren. Shotgun shack. You may find yourself in another part of the world. You may find yourself behind the wheel of a large automobile. You may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife. You may ask yourself, well, how did I get here? Ganz neu im Popgeschäft war der Gedanke vom Sinnverfall gerade nicht. Bereits Ende der 70er waren Gruppen wie die Talking Heads aufgetaucht, deren Musik weder wie Mainstream klang, noch der Radau-Mucke der Punks ähnelte. Ihre Texte handelten weder vom No Future, noch besaßen sie eine grüne Message. Und auch vom Outfit her waren sie nicht einzuordnen. Journalisten tauften das neue Phänomen New Wave. Als die Talking Heads 1984 im Kino dazu aufrufen, die Sinnproduktion zu stoppen, haben sie eine Riesengefolgschaft, die ihre Musik als Soundtrack der 80er feiert. Der Wafer war cooler als der Rest der Menschheit. Für die Punks mit ihrem naiven Trotzgehabe und die Alternativen mit ihrer Betroffenheitsmoral hatte er nur Spott übrig. Der Wafer glaubte, dass einer sinnlosen Welt nicht mit Trotz oder Selbstfindung beizukommen war. Er entschloss sich, sein Leben nicht mehr als Leben, sondern wie ein Schauspieler als Rollenspiel zu betrachten. Als erste Rolle eignete er sich den Spießer der 50er Jahre an. Komplett mit Anzug, Schlips und Kurzhaarschnitt. Einen Wirtschaftswundertyp kurz vor dem Dritten Weltkrieg darzustellen, wurde anfangs noch wohlwollend als feinsinnig-ironische Kritik verstanden. Peinlich war allein, dass New Wave als Musik- und Lebensstil von der Industrie begeistert ausgewertet und im Nu zum Massenphänomen wurde. Die neue deutsche Welle, zu Beginn des Jahrzehnts noch aufregend waviges Hörerlebnis, verwischte bald nur noch die traditionelle Grenze zwischen Rock und Schunkelschlager. Bye. Wafer wurden zu bloßen Trendsettern. Sie verhalfen den schrillen Sonnenbrillen der 50er zum Comeback in den Drehständer bei Hertie. Der selbstgestrickte Pulli, Antwort der Müslis auf die kalte Ellbogengesellschaft, wich dem Neid-Testhemd, die hochhackigen Pumps verdrängten die Jesus-Schlappen und die urige Szenekneipe mit Naturholztischchen mutierte zum weiß gekachelten Neonladen mit dem Charme eines Seziersaals. Die Idee vom Design statt Sein vermittelte für einige Zeit das Gefühl, sich vom muffig gewordenen Alternativlebensstil und dem punkigen Rotzkotzgehabe befreit zu haben. Doch so ganz ohne Sinn dahin zu leben, war auf die Dauer nicht auszuhalten. Schnell wurden die Möglichkeiten ausgelotet, verlorenen Sinn wiederzugewinnen. Mitte der 80er taucht ein dynamischer Typ auf, der dem träge gewordenen jungen Volk die Leviten liest. And she sleeps all day. So come on, I get up, I won't see it again. I'll drag you out. Als das US-Magazin Newsweek 1984 das Jahr des Yuppies ausruft, rätseln deutsche Bürger, ob damit wohl ein neues Kaugummi oder eine aussterbende Tierart gemeint ist. Kurze Zeit später finden sich auch in heimischen Blättern Skizzen vom neuen Menschen, für den nicht so hip ist wie Geld verdienen. Der Yuppie, der Young Urban Professional, führt ein Leben auf der Überholspur. Und für die Arbeitsexzesse belohnt er sich mit Luxus. Er fährt den Mercedes 190, bestellt Anzüge bei Armani, säuft Champagner wie Leitungswasser und verspeist Weinbergschnecken wie andere Leute Erdnüsse. Get out of your lazy bed. Before I count to three, step to it, baby. I don't care anymore, you can sleep on the floor. Cause I'm knocking you out. So come on, I get up, I won't say it again. I'll drag you out. Zum Lifestyle, wie die neuen Zeitgeist-Magazine verkünden, zählt der Yuppie Squashen, Nichtrauchen und die Einnahme von cholesterinarmen Speisen zwecks Erhaltung seiner Arbeitskraft. Herr und Frau Yuppie haben auch keine Kinder, zu teuer, zu zeitintensiv, was ihnen den Beinamen Dings, Double Income No Kids, einbringt. Der einzige Fehler am Yuppie ist, dass es ihn in Reihenform gar nicht gibt. Yuppie ist der Versuch, dem in den 80ern weit verbreiteten Ja zum Geldverdienen eine Gestalt zu geben. Während mit Yuppie die 30-Jährigen gemeint waren, erfinden Soziologen für Teenager den Begriff der Wendejugend. Angelehnt an Kanzler Kohls Rede von der Wende, die nach seinem Wahlsieg von 1982 ausbrechen sollte, bezeichnete Wendejugend die fröhlichen Konsumenten zwischen 12 und 20. Im Vergleich zu den Eltern, so entsetzte Forscher, sind sie konservative Schlaffis, angepasst bis zum Anschlag und am Dialog mit Älteren nicht interessiert. Thomas Ziehe sieht dieses Urteil auf Unverständnis gegründet. Erstmal sollten wir nicht dauernd der Zensuren verteilen. Und zweitens ist das ja nicht Wendejugend, jede Jugend muss immer wieder neue Identitätsmuster entweder erfinden oder für sich umarbeiten. Und dann ist das einfach, dass heutige Jugendliche damit fertig werden müssen, dass zwischen einer liberalisierten Erwachsenenkultur und dem Jugendalltag überhaupt nicht mehr diese starke Grenze ist. Also es ist nicht eine Wendejugend, finde ich, sondern es ist eine Jugend, die damit fertig werden muss, dass sich die Subkulturen restlos entzaubert haben. Da ist kein Geheimnis mehr hinter. Und das ihnen jetzt wieder aufzudrücken, ist eine falsche Geschichtsphilosophie. Also dann muss die Jugend praktisch jetzt plötzlich wieder Utopien erfinden oder so. Was soll das? Sein oder Design. Sie hörten eine Sendung von Jens Hinricher über die Jugend der 80er Jahre. Die Texte sprachen Nina Danzeisen und Ulrich van Bock. Technik und Ton Dieter Struck und Martin Jansen. Angelika Backhausen führte Regie. Die Zeit 14:30 Uhr.